D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Hate Speech ist ein Wort der Stunde zurzeit im Netz. Da wird viel darüber diskutiert. Zum Beispiel gibt es ja diese Kritik an Facebook auch schon seit Wochen, dass das Unternehmen nicht entschieden genug gegen Hasskommentare vorgehe. Das könnte jetzt tatsächlich mehr als nur ein Vorwurf sein, denn es könnte ein Verfahren geben gegen einen Manager des Konzerns. Ein Anwalt hat nämlich Strafanzeige gestellt gegen die Facebook Germany GmbH. Martina Schulte hat sich das angesehen. Gegen was genau klagt denn dieser Anwalt? Also der Würzburger Rechtsanwalt Jan Jo Jun hat Strafanzeige wegen Beihilfe zur Volksverhetzung erstattet. Die Kanzlei hatte Facebook 61 Fälle von rechtswidrigen Posts gemeldet. Davon wurden bis zum 20.10. nur 27 gelöscht. 37 weitere blieben weiter online mit der Begründung, das haben wir ja schon ganz oft gehört in solchen Fällen, dass sie nicht gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen. Was waren das denn so für Kommentare? Also Spiegel Online, die als erste über die Geschichte berichtet haben, die schreiben in den Kommentaren zur Flüchtlingskrise, hieß es unter anderem so, gebt den Sicherheitskräften endlich Schusswaffen und knallt diese Pseudo-Flüchtlinge ab oder das ganze Pack ins Arbeitslager. Wir kennen das ja schon, ne? diesen ganzen Kram. Und in der Anzeige von Jan Jo Jun heißt es nun, Facebook zeige keinen Willen, in seiner nicht funktionierenden Praxis im Umgang mit Hassbotschaften irgendwas zu ändern. Mhm. Und jetzt hat er geklagt. Wen genau? Er hat konkret drei Männer verklagt. Und drei sogar? Ja, und zwar den internationalen Finanzvorstand von Facebook in Dublin und noch zwei weitere Männer aus Kalifornien, die im Handelsregister als Geschäftsführer der Facebook Germany GmbH in Hamburg eingetragen sind. Und die Aufgabe von Facebook Germany ist es, Werbeeinnahmen zu generieren. Und der Anwalt, der argumentiert nun, dass ohne diese Werbeeinnahmen, die die Firma ja erzeugt, das Portal nicht betrieben werden könne. Da heißt es halt in seiner Anklage, die Facebook Germany GmbH fördert somit die Verbreitung von volksverhetzenden, strafbaren Inhalten durch Handlungen in Deutschland ausgehend vom deutschen Unternehmenssitz in Hamburg. Und die Staatsanwaltschaft in Hamburg, die hat in der Tat jetzt ein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen diese drei Männer. Das schreibt der Anwalt auf seiner Webseite. Welchen Erfolg das hat, das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Der bloggende Rechtsanwalt Stadler sieht die Chance jedenfalls gar nicht so schlecht. Er schreibt bei Internet Law, eine Strafbarkeit von Facebook Mitarbeitern komme grundsätzlich in Betracht. Damit ist ja dann genau das passiert, was absurderweise die Bild-Zeitung heute fordert. Die haben auf zwei Seiten den sogenannten Facebook-Pranger der Schande eröffnet und veröffentlichen da ja solche Hasskommentare aus dem Netz, und zwar mit Klarnamen und Fotos, und fordern ja auf, schön provokant, Herr Staatsanwalt, bitte übernehmen Sie, ne? Genau das ist da jetzt quasi in dem Fall passiert. Genau. Also wenn du die Zeitung aufschlägst, siehst du genau diese gleichen Kommentare hier, raus mit dem Muslimzeug, ihr verdient kein Asyl, geht nach Hause, ihr Drecksvolk. Und dann halt eben, wie du gerade schon gesagt hast, mit den Fotos der Leute, mit den Facebook-Profilfotos daneben. Und Bild bezeichnet diese Aktion selbst ganz offen als Pranger. Die schreiben hier, so viel offener Hass war nie in unserem Land, und die drohen, wer Hass sät, wird Gewalt ernten. Oh, damit sollten sie sich vielleicht lieber mal an die eigene Nase dann fassen, oder? Ich meine... Also ich finde auch, die Bild versucht da gerade mit allen Mitteln in den gesellschaftlichen Mainstream irgendwie reinzudrehen, und der ist ja noch flüchtlingsfreundlich, würde ich mal sagen. Davor hat das Blatt mit seiner, und ich sage jetzt hier mal ganz deutlich meine Meinung, davor hat die Bild mit ihrer Hetze gegen Ausländer, Asylbewerber und so weiter eigentlich immer an die niedrigen Instinkte und an die unterbewussten Ängste in Menschen appelliert und hat damit eigentlich Schlagzeilen gemacht. Auf einmal sind sie die Anwälte der Flüchtlinge. Ja, genau. Jetzt dreht sich der Wind und jetzt stellen sie sich an die Spitze der Ankläger, und das ist sowas von scheinheilig, mal ganz davon abgesehen, ob das natürlich auch presserechtlich in Ordnung geht. Die Bild hat sich ja auch auf die Jagd nach diesem Galgenmann bei der Pegida-Demo gemacht, und die haben heimlich Fotos von dem gemacht, und natürlich ist der Mann ein übler Hetzer und der hat auch absolut Grenzen überschritten, aber es ist nun mal so, wie das Bildblock hier schreibt, auch besorgte Flachzangen haben Grundrechte. Und wir haben halt Paragraph 201a Strafgesetzbuch, und da heißt es, ich zitiere das mal, die ungenehmigte Veröffentlichung von Fotos, die den Abgebildeten in seinem Privatbereich zeigen, verletzt grundsätzlich dessen Persönlichkeitsrecht. Das gilt auch für Personen, die aufgrund ihres Ranges oder Ansehens, ihres Amtes oder Einflusses, ihrer Fähigkeiten oder Taten besondere öffentliche Beachtung finden. Also, liebe Bild, wenn euch die Hasskommentare stören, macht es doch wie der Anwalt Jan Jo Jun, erstattet Anzeige, statt jetzt mit dem Flächenbrand Auflage zu machen, den ihr selbst mit angezettelt habt. Das ist zumindest meine Meinung. Vielen Dank, Martina. Ich glaube, ich habe da nichts hinzuzufügen. Bilderbuch, können weitermachen zur Entspannung mit Om. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?